beschütze euch. Sie steht auf Religion. Es wird wahrscheinlich funktionieren. Wir bieten ihren Arsch bei der Drogenkonferenz an. Ja, sie ist perfekt für den Gig. Wir könnten ihr ein Zimmer in so einem abgewrackten Motel besorgen. Dann hängen wir ein paar Bilder von Jesus an die Wand. Dann können die Schweine mal ihren ganzen Frust ablassen. Das Mädchen hat der Himmel geschickt. Die könnte uns einen Riesen pro Tag bringen. Ich denke, sie schafft 4 Kerle auf einmal. Gott beschütze euch. Engel! Engel! Engel! Engel! Engel! Ich lass dich in meinen Armen sterben. Engel! Engel! Engel! Engel! Engel! Du wirst in meinen Armen sterben. Engel! Engel! Engel! Engel! Engel! Ich lass dich in meinen Armen sterben. Engel! Engel! Engel! Engel! Engel! Du wirst in meinen Armen sterben. Sie kam in mein Leben. Ich wirkte so gebrochen. Gottgesandter Engel, Beschreibung ausgeschlossen. Sie so magisch, ich so soziopathisch. Meine Welt verballert, aggressiv, verdammt. Sucht, Freak, Drogenkrank, Omega, Killer, Name, Killer Beast. Rupfte diesen Engel in mein Folterverlies. Yeah. Federn brannten, tiefe Schnitte, gutes Fleisch. Spätika auf ihrer Stirn fett abgewicht. Glaub an nichts, sehe nichts, bin nur dauergeil, immer high. Stark nervös spielend mit dem Butterfly. Dringe ein in die Grotte von dem Drecksbein. Das Arschloch ummontiert als Standfuß für die Bombe. Drehe durch, brauche immer die Kontrolle. Gab's dem Engelchen mit rauer Schleifbrolle. Fielen meine Arme aus der Wolke. Und ich quälte sie so böse, wie ich es wollte. Auf jeder Federkippe ausgedrückt. Ihr den Schein vom Schädel für immer weggefickt. Ah. Gut was nicht, doch dafür fetischreich. Sie ertrank in einem Teich aus Eigenurin. Pervers, intim, stark, verboten, krankhaft. Pulsiert mein Blut, da mich Unschuld so anmacht. Leerer Blick, keine Augen, lecker, ganz nackt. Und ich schließe die Wunden mit Meth gestrecktem Schwanzsaft. Engel! Engel! Engel! Engel! Engel! Ich lass dich in meinen Armen sterben. Engel! Engel! Engel! Engel! Engel! Du wirst in meinen Armen sterben. Engel! Engel! Engel! Engel! Engel! Ich lass dich in meinen Armen sterben. Engel! Engel! Engel! Engel! Engel! Du wirst in meinen Armen sterben. Böse Gott! Dein lieber Gott, er beschützt dich nicht. Nein. Wirf mir zu deinen wunderschönen Blick. Ich verliebe mich in dich, deine Lippe, dein Gesicht. Habe gesündigt, denn ich habe dich geliebt. Bin herabgefallen, währenddessen du fliegst. So hoch am Himmel, doch ich hol dich auf den Boden. In einem Sumpf aus Sex und Drogen. Du bist mein Engel, ich bin ein Dämon. Meine Hände umschließen deinen zarten Hals. Komm, lass dich halten mit ein wenig mehr Gewalt. Deine Haut, sie wird blau und die Körpertemperatur wird allmählich kalt. Fahl und grau, verweck die schöne Frau wie eine Blume mitten im Herbst. Ich find es amüsant, wenn du dich dagegen noch wehrst. Yeah. Dieser Augenblick ist für mich Gold wert. Bin ein Monster ohne Herz. Yeah. Engel! Engel! Engel! Ich lass dich in meinen Armen sterben. Engel! Engel! Engel! Engel! Engel! Du wirst in meinen Armen sterben. Engel! Engel! Engel! Engel! Engel! Ich lass dich in meinen Armen sterben. Engel! Engel! Engel! Engel! Engel! Du wirst in meinen Armen sterben. Engel! Engel! Engel! Engel! Engel! Ich lass dich in meinen Armen sterben. Engel! Engel, Engel, Engel, Engel. Du wirst in meinen Armen sterben.